Hallo, herzlich willkommen zum Antcast Episode 580 Einkommen und Gehen. Yep. Ihr kennt es ja schon mit diesen mit den Google-Produkten. Ne? Die kommen, ja, und die gehen. Und irgendwie denkt man immer wieder, Mensch, warum tue ich mir das eigentlich an? Ne? Es gibt wenig Alternativen, ne? Sagen wir mal so. Beispielsweise wie bei dem Android Auto. Ja, Android Auto, da, ja, man, gut, es gibt eine Alternative, ja, aber für Android-Nutzer gibt es sonst keine Alternative. Weil das muss breit angelegt sein, die Autohersteller müssen ja da mitziehen. Ja. Außer man nutzt eben Android Auto oder Android Auto für den Bildschirm am Smartphone. Dann geht es tatsächlich, dass man sein Smartphone, auch sein älteres Smartphone vielleicht, oder sein Tablet im Auto nutzt, ja, und dann auf diesem Bildschirm Android Auto nutzt, sozusagen, ohne dass man ein kompatibles Auto braucht. Und ich sag bewusst kompatibles Auto, weil, ja, so ist das nun mal, ne? Man kauft sich das Auto und das kann entweder Android Auto oder eben nicht. Ja, das integrierte System. Okay, damit war das ja eigentlich eine ganz elegante Lösung. Und warum die jetzt verschwindet, das weiß ich auch nicht. Es kommt auch hier wieder nicht ganz ohne Vorwarnung. Das wurde, meiner Meinung nach, wurde das schon deutlich gemacht. Ich habe es auch schon mal gesagt hier im Ancast, das Android Auto in der Form, zumindest auf dem Smartphone, verschwinden wird. Und Google hat genau das gemacht. Was bedeutet das? Also wenn ihr ein Android Auto-fähiges Auto habt, bedeutet das nichts für euch. Ja? Denn diese Funktion ist nicht davon betroffen. Das heißt, nach wie vor kann, wenn das Autosystem Android Auto unterstützt, wird das ganz normal wie gehabt weiterlaufen. Es geht hier nur um das, um die Anzeige auf dem Phonescreen. Also man kann Android Auto nicht mehr auf dem Smartphone bedienen. Ja, danach. Und ab Android 12 ist das implementiert, also abgeschafft, sagen wir mal so. Ob es noch längere Zeit bei den alten Android-Versionen geht, das steht noch in Sternen, aber ab Android 12 wird es jedenfalls nicht mehr gehen. Seit 2019, wie gesagt, wird schon mit deutlichen Hinweisen von Google, ja, gewarnt, und jetzt ist es eben mal soweit. Ja, und da müssen wir jetzt durch. Warum, wie gesagt, das gemacht wird, weiß ich nicht. Es wird darauf hingewiesen, dass der Google Assistant genutzt werden kann, um eine ähnliche Benutzererfahrung zu machen. Also vielleicht ein kleines Bonbon für den Google Assistant, dass man mehr den Google Assistant nutzt. Keine Ahnung, auf jeden Fall, es ist wieder mal nicht so schön für die Leute, die sich eben an etwas gewöhnt haben, und vor allem, weil es eben auch nicht sein müsste. Es gibt keinen Grund, warum das nicht weiter auf dem Phone-Screen zu nutzen sein sollte. Ja, ich finde, es wirkt sehr, sehr schade. Das heißt, man ist in Zukunft wieder angewiesen. Entweder hat man ein altes Android-System oder man braucht ein Auto eben, dass das integriert hat, das Android Auto. Eine Nutzung über den Handybildschirm gibt es nicht. Stattdessen kann man eben als Ersatz sozusagen den Google Assistant benutzen, der da wie auch immer geartet dann das übernehmen soll. Oder, naja, übernehmen soll, so heißt es ja nicht, ne? Dass man die Funktionen weitestgehend auch mit dem Google Assistant machen kann. Ja. Klar, wie gut das funktioniert, weiß man nicht, beziehungsweise weiß man doch im Auto, ne? Wenn halt es mal laut ist und das Smartphone einem dann partout nicht verstehen will, ne? Und dann schreit man hier im Auto rum und alles nicht so ausgereift für das Auto, meiner Meinung nach. Gut, ich mache da jetzt kein großes Fass auf drüber, weil, wie gesagt, Google hat ja lange genug gewarnt und ich selbst kann mich dann nicht entrüsten darüber, weil ich es nie benutzt habe. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, warum ich es nicht benutzt habe. Im Prinzip finde ich es ja eine gute Idee, Android Auto. Ich habe halt nie irgendwie das Bedürfnis gehabt, das zu benutzen. Vielleicht, weil ich auch mein Android-Phone so eingerichtet habe, dass ich eigentlich alles relativ schnell erreichen kann. Hatte ja auch den Google Assistant genutzt vor einigen Jahren und wenn ich dann irgendwas hören wollte im Autoradio, das war verbunden eben, ja, das Audiosystem war verbunden via Bluetooth mit meinem Smartphone und dann habe ich die Befehle eben einfach gesagt, ja, auch Navigation aktiviert per Sprache und bei mir hat das eigentlich relativ gut geklappt immer. Ich habe ein relativ ruhiges Auto und so ein Prius, der fährt schon mal auch gediegen ruhig, ne? ja, deswegen hat es eigentlich immer gut geklappt, auch Musik anhören und so weiter, kein Problem. Dann habe ich umgerüstet auf den Amazon Echo im Auto, den Echo Auto. Ja, und da ist dasselbe in grün. Da starte ich alles mit der Spracheingabe oder eben mit meiner Sprache und kontrolliere eben so auch das ganze System. Und ich brauche das eigentlich nicht. Ja, ganz klar. Und wenn ich halt eben zum Beispiel Navigation machen muss, dann sehe ich das ja nach wie vor auf meinem Screen. Und dann nutze ich auch schon kein Google Maps mehr, wobei das immer noch eines der besten Navigationsprogramme überhaupt ist. Ja, also wenn ich mir da angucke, was da manchmal für hunderte von Euro verkauft wird an separaten Navigationsgeräten, das wird alles weggeputzt durch Google Maps von der schieren Aktualität, Genauigkeit und Verkehrslagenmeldung. Das ist richtig cool. Aber wie gesagt, ich nutze da jetzt mittlerweile ein anderes System, OSMN beispielsweise, aber auch den Dienst von Paddle Maps, ja, läuft auch super gut. Also ihr seht, ich habe einfach das Bedürfnis da nicht mit Android Auto. Aber schade für die Leute, die jetzt tatsächlich das eben benutzen wollen mit dem Smartphone-Screen, weil sie eben ein Auto haben, wo nicht umgerüstet ist oder nicht umgerüstet werden kann, beziehungsweise geht ja sowieso meistens nicht, dass eben kein Android Auto eingebaut hat. Schade. Aber okay, gut. Vielleicht probiert ihr es auch mal mit dem Google Assistant. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht. Yo, ich habe noch was gesehen. Da habe ich mir ein bisschen die Augen gerieben. Ja, Motorola bringt tatsächlich ein neues Tablet raus. Das Moto Tab G20. Ja, und das sind jetzt die ersten technischen Daten aufgetaucht. Ich habe ja auch gedacht, Mensch, also jeder kommt jetzt wieder mit dem Tablet. Wenn das mal nicht nach hinten losgeht, das kostet doch wieder einen Haufen Geld. Wobei, ich muss auch sagen, wenn ich mal so die technischen Daten angucke, wie beim Gerät von diesem Motorola Tab G20, dann muss ich sagen, es haben wirklich noch nicht alle Firmen kapiert, glaube ich. Dann bringen die ein Gerät. Ich meine, wir haben das Jahr 2021. Ja, und dann bringen die ein Gerät raus mit 1280 mal 800 Bildpunkte Auflösung, 8 Zoll Display. Damit ist es schlechter als die normalen Smartphones. Weit schlechter. Ja, die haben wenigstens noch Full HD. Ich bin ja kein Pixel-Fanatiker. Ja. Aber 1280 mal 800 Bildpunkte Auflösung, also das ist, wow, das ist eine andere Dekade. Ja. MediaTek-Prozessor, ein Helio P22, auch da sieht man, mein lieber Mann, das ist aber ziemlich schwach auf der Brust und mit 3 GB RAM im Jahr 2021, muss man auch klar sagen. Ich weiß nicht, für wen das sein soll. für Leute, die unbedingt sich frusten wollen, weil sie sich dann ein Gerät gekauft haben, das schon beim ersten Start nur Probleme macht, Apps nicht laufen, langsam ist wie Sau. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Warum tut man sich das an? Weiß nicht. Vielleicht wird es besonders billig sein. Preis weiß man nicht. Aber ja. Keine Ahnung. Es gibt da, denke ich, so billig kann es gar nicht sein, dass es nicht noch was Besseres auf dem Markt gibt. Also ich habe schon 99-Euro-Tablets gesehen, die weitaus besser ausgestattet sind als das Teil. Nun gut. Falls noch irgendjemand interessiert, 5-Megapixel-Kamera hinten und 2-Megapixel-Kamera vorne. Das ist heutzutage auch für Videochats schon zu schlecht. Ja. Müssen wir aufhören hier, da Sachen auf dem Schreibtisch rumzukloppen vor lauter Aufregung, weil ich mir verkneifen muss, was ich am liebsten dazu sagen würde zu diesem Motorola-Tablet, ja. Aber, nee. Gut, warum ich es überhaupt erwähnt habe, ja, vielleicht auch wegen dem Namen, ja. Da kommt jetzt mal so lang wieder ein Motorola-Tablet raus und wir alle haben ja dann noch diese Honeycomb-Zeit in Erinnerung, wo auch ein Motorola-Tablet rauskam, das wirklich super war zum damaligen Zeitpunkt. Und jetzt bringt Motorola wieder ein Tablet raus und dann bringen die sowas. Meine Herren, okay, also das werde ich nie wieder erwähnen, ich verspreche es euch. Denn da ist eigentlich nichts, was man groß erwähnen muss. Erwähnenswert finde ich, dass die Screen-Kamera, also die unter dem Display liegende Kamera, Under-Screen-Kamera, dass die in etwa gleichzieht mit der mit den Punch-Hole-Kameras, also die, wo im Display speziell eine Aussparung haben für die Kamera. Und das verwundert mich auch nicht weiter. Mich hat eher die Berichte verwundert, dass es deutlich schlechter sein sollte, diese Technik. Das kann ich nicht nachvollziehen, weil es ist technisch überhaupt kein Problem, wenn die Kamera gebraucht wird, diesen Bereich dunkel zu schalten, auch großflächig dunkel zu schalten übrigens, ja. Wenn eben ein Selfie aufgenommen wird. Auf der anderen Seite, ich weiß ja nicht, wie die Qualitätsanforderungen für die Selfies sind, aber also ich sehe da jetzt eigentlich nichts wirklich weltbewegend Schlechtes daran, ja, wenn hier das minimal vielleicht sich unterscheidet. Das interessiert doch niemand. Ja, das ist wieder so Marketing-Dinger, ja, nur weil wieder ein paar namhafte Firmen eben keine Kamera unter dem Display haben, wird wieder gleich so gesagt, dann ist es auch Mist, ne? Ich meine, kann ja nicht sein, dass man eine andere Firma etwas entwickelt, ne? Dann muss es ja Schrott sein, ne? Also, und dieses Denken, das sehe ich leider immer öfter, vor allem in den amerikanischen News-Medien, Technik-Medien. Das ist schon eine interessante Beobachtung, finde ich. Und die ist vollkommen aus der Luft gegriffen. Ja, das muss man klipp und klar sagen. Also, es gibt keinen Grund zu glauben, dass die Qualität irgendwie auch nur merklich oder sagen wir mal maßgeblich schlechter ist. Ja. Da spielen ja auch noch ein paar andere Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel, wie gut ist die Selfie-Kamera an sich überhaupt schon mal, ja, wie zum Beispiel mit diesem Motorola-Tablet, ja, mit den 2 Megapixel, wisst ihr, dann, da ist es egal, eigentlich braucht man da gar keine, weil Schrott, aber auch da gibt es ja eben große Unterschiede, sind die gut, ja, welche Auflösung haben die, ja, welche Linse haben die quasi, benutzen die quasi, ja, eine Weitwinkel zum Beispiel, oder wie gut ist der CCD-Chip, der da arbeitet drunter, ja, und nicht einfach nur muss das jetzt das Foto durch ein ausgeschalteter Display-Bereich hindurch knipsen oder nicht, ja, also das ist wirklich, ja, keine Ahnung, wie da die Leute drauf kommen. Aber auf jeden Fall, jetzt hier hat es geheißen, ne? Oppo hat diese Underscreen-Kamera steht der normalen Punch-Hole-Kamera in nichts nach. So, fertig. Ende von der Durchsage. Oppo übrigens, ne, hat noch andere Sachen im Petto, und zwar ein fortlaufender optischer Zoom. Ja, also nicht nur so fester Zoom, sondern fortlaufend. So wie man das zum Beispiel von Digitalkameras gewohnt ist, also Kompaktkameras gewohnt ist, wo man eben rein und rauszoomen kann nach Belieben. Und das soll jetzt möglich sein mit einer Technologie, die hier Oppo jetzt einsetzen möchte, um eben in seinen neuen Flaggschiffgeräten das dann eben anzubieten. Und das würde natürlich eine sehr deutliche Verbesserung sein für die Smartphone-Fotografie, weil man dann eben optimal zoomen kann und von dort dann aus eben ein Bild machen in der gleichen Auflösung. Wie gesagt, wenn man zum Beispiel eine 48-Megapixel-Kamera hat, ja, und muss eben mit einer Weitwinkelobjektiv ein Bild machen. Gut, okay, die Auflösung ist gut. Aber wenn man dann eben Details ranzoomen will beim Betrachten beispielsweise, dann sieht man ganz schnell, dass eben die Auflösung leidet. Und das ist ja auch ganz klar, man hat eben 48 Megapixel für eine gewisse Fläche zu fotografieren. Und mehr geht eben nicht. Je kleiner die Fläche ist, die man fotografiert, desto besser ist die Auflösung. Das heißt, wenn ich näher an einem Motiv dran bin, ja, sind die Details natürlich deutlich besser zu sehen. So. Wenn ich mit einem optischen Zoom arbeite, dann hole ich quasi ohne oder fast ohne Qualitätsverlust das Objekt quasi ran, optisch gesehen, und mache dann mit der gleichen Auflösung 48 Megapixel ein Bild. Und ihr könnt natürlich dann gleich sehen, dort sind die Details natürlich deutlich besser. Ja, und zwar deutlich besser. Und deswegen ist ein Zoom bei einer digitalen Kompaktkamera immer das Allerbeste, was einem passieren kann. Denn dann kann man unglaublich gute, schöne Fotos machen, ja, die einem oftmals mit dem Smartphone verwehrt bleiben, eben weil kein stufenloser Zoom vorhanden ist. Und das soll sich jetzt eben ändern bei Oppo. Und die Technologie ist also jetzt bestätigt, dass das genutzt werden soll. Und die ersten Geräte sollen im vierten Quartal 2021 rauskommen. Und ich bin darauf wirklich sehr gespannt. Das Xiaomi Mi 11T und Mi 11T Pro, das hat jetzt ein Verkaufsdatum bekommen. Ja. Und zwar soll das, ich weiß nicht, ob das nur also in China ist oder weltweit, keine Ahnung. Also am 23. September soll es jedenfalls irgendwo rauskommen. Mehr weiß man nicht. Xiaomi Mi 11T Pro. Das hat den Snapdragon 888 bzw. 888 Plus. So. Und das Xiaomi 11T, das kommt mit einem Dimensity 1200er Chip. Hey, dann wird das ja das Gerät, das ich kaufen würde. Wenn das Gerät nicht so teuer wäre, wie man das momentan eben von den Xiaomi-Geräten erwarten kann, ja. Naja, egal. Jetzt muss ich hier, ja, muss ich mal gucken, was ich da überhaupt mache. Momentan bin ich wirklich sehr, sehr verunsichert mit der momentanen Smartphone-Situation. Eigentlich hätte ja das neue Ugitel rauskommen sollen, ja, das, ich glaube, WP12 hat es geheißen, und jetzt sehe ich, dass das ein ganz anderes Gerät ist, als das, was angekündigt wurde, nämlich immer noch nicht mit dem Dimensity 1000 bzw. 1200er Chipsatz, sondern ein Vorgänger mit einem Helio irgendwas, ja, und das heißt, es ist immer noch nicht draußen. Stattdessen bringen die jetzt sogar schon oder kündigen sogar schon jetzt ein ganz anderes Gerät an, ja, ich glaube, mit der Nummer 15, glaube ich. Außerdem ist es auch noch momentan immer undurchsichtiger. Julephone und Ukitel, hängen die jetzt irgendwie zusammen oder was ist da jetzt los? Ne? Jedenfalls das WP15 habe ich gedacht, oh, das könnte es doch sein, das könnte es doch sein, ne? Das neue mit dem Dimensity-Chipsatz, ja. Und dann kommt das aber mit einem Dimensity 700, ist es also ebenfalls nicht das, was angekündigt wurde. Ne? Und da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, also Dimensity 700, ich glaube, das wird für meine Erwartungen einfach zu schwach sein, ja. Und ja, ich bin da momentan etwas verwirrt. So ist das Gerät natürlich gar nicht schlecht. Das hat unter anderem übrigens ein 15.600 mAh Akku. Ja, ihr habt es richtig gehört, das ist kein Fehler. Das Teil ist perfekt für Outdoor, ja, Anwendungen. Hat aber allerdings dann zwar 8 GB RAM, aber nur 128 GB Storage. Und das ist mir dann doch ein bisschen zu wenig. Auch da habe ich mit 256 GB Storage und 12 GB RAM gerechnet, was eben auch angekündigt wurde. Das wurde schon angekündigt. Ja. Also ihr seht, das ist alles ziemlich durcheinander. Und das WP14, das gibt es anscheinend gar nicht. Das letzte, was Ukitel WP13, ja. Das ist schon total überholt. Da meinst du die 700er Chipsatz. Und jetzt ist eben das WP15 mit diesem neuen Akku und so weiter. Ja, aber auch eben mit diesem überholten Dimensity 700. Und eigentlich sollte ja das 14 sollte ja irgendwo noch zwischendrin sein. Aber ist es nicht, gibt es nicht. Und das 14 war, glaube ich, das, was angekündigt wurde, wo es geheißen hat, okay, das ist mit dem Dimensity 1200. Also ihr merkt schon, hier ist alles durcheinander und das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, das muss ich ehrlich sagen, das gefällt mir überhaupt nicht. Hier ist ein ganz großes Durcheinander und auch man merkt, Julephone und Ukitel sind da gerade im Clinch, ja, und hauen heftig aufeinander ein, ja. Was aber immer wieder deutlich macht, dass die Geräte irgendwie wohl miteinander verbandelt sind. Also die Hardware kommt immer so ähnlich rüber und kaum Unterschiede beim Datum sozusagen. Ja, hier zum Beispiel jetzt das Power Armor 13 3200 mAh Akku. Ja, wieder haut hier Julephone hier in die gleiche Kerbe. Ja. Allerdings ist hier ein Helio G95 drin, ja, was mich natürlich auch abschreckt. Das ist ja ein ausgemachter Midrange-Prozessor. Und das finde ich zum Beispiel auch wiederum nicht so prickelnd. Ja. Also es ist wirklich momentan heftig schlecht und deswegen bleibe ich wohl momentan bei meinem Honor View 20. Das hat übrigens vor ein paar Tagen wieder ein Update bekommen. Ja. Allerdings hat mich das gewundert, jetzt, wenn ich jetzt hier gucke, welche Version da drauf ist. Also wie gesagt, die kam erst vor wenigen Tagen. Ja. Die Main-Software-Aktualisierung ist erst das 6.2021 und das Sicherheits-Patch-Level ist erst der März 2021. Ein bisschen komisch, finde ich, ist es schon, weil ich ja, wie gesagt, das erst vor ein paar Tagen bekommen habe. Dennoch sehe ich hier jetzt keinen Grund, in Panik zu verfallen. Die aktuellen Sicherheitspatches, beziehungsweise eben diese Sicherheitspatches sind eingepflegt worden. Es wird nach wie vor geupdatet und von daher sehe ich jetzt noch keinen Grund, hier Stress zu machen. Ne? Ich meine, gut, das mit dem das Mainline-Software-Aktualisierung 1.6. kommt eigentlich auch hin, ja. Also man kann nicht davon ausgehen, dass man das gleich im ersten Monat bekommt. Okay, hat jetzt noch einen Monat länger gedauert. Ich meine, wir haben jetzt August, ja, und es kam so etwa Mitte August. Also geht es, glaube ich, in Ordnung, ja. Also jetzt kein Grund zur Panik bis jetzt. Ne? Gibt Firmen, die brauchen da länger für das Update. Also das ist die Frage, was ich mir stelle, ist, weil das ist immer noch so performant, ja, ich habe jetzt auch wieder neue Games installiert, eins davon ist übrigens App der Woche, ja, und ich muss sagen, funktioniert wunderbar, klappt toll, alles ohne Probleme, die Software läuft schnell, flüssig, es war wirklich das, die beste Entscheidung damals, dass ich mir eben die große Version mit 256 GB Speicher geholt habe und damals schon vor über 2 Jahren jetzt 8 GB RAM, ja, wo man damals noch gesagt hat, na, muss man ja nicht unbedingt, ja, seht ihr, jetzt kann ich das Teil noch nutzen. Ich glaube, ich hänge noch ein Jahr dran. Ja. Ich glaube, ich werde mir erst im April nächsten Jahres wohl ein neues holen. Es sei denn, es würde jetzt hier zu Jahreswende noch ein super Angebot von Ulefone oder Ukitel geben, dieses versprochene Phone, ja, dann würde ich mir das vielleicht nochmal überlegen, aber ansonsten, ehrlich gesagt, sehe ich da jetzt hier kein großes Problem mehr hier zu warten, einfach noch. Ja. Google stellt ja auch sein Pixel vor, aber ich mache mir da wenig Hoffnung, dass mich das Telefon im Endeffekt dann interessieren wird, weil es wahrscheinlich viel zu teuer ist. Wenn natürlich Google hier meine Bitten hört und macht endlich mal wieder ein Gerät, wo konkurrenzfähig ist vom Preis her, das heißt bester Preis überhaupt, dann würde ich mir sogar vorstellen, wieder auf das Pixel umzuschwenken. Aber ich habe hier keine Eile, denn mein Honor View 20 läuft wie die 1. Super, muss ich ganz ehrlich sagen. Ehrlich gesagt, das war bisher mein bestes Smartphone überhaupt. Ja, das merke ich dran, weil noch kein anderes Smartphone hat so lange so performant durchgehalten wie das hier. Selbst die damaligen Nexus-Geräte, als die auf den Markt kamen, waren die ja super schnell. Aber nach 2 Jahren waren die Dinger so langsam, dass ich ausgerastet bin. Ja, ich merke immer, wenn ein Gerät veraltet ist, dass ich bei der Benutzung das Ding am liebsten an die Wand werfen werde, weil ich bin sehr, sehr ungeduldig. Bei mir muss alles ratzfatz gehen. Zack, zack, zack, zack, zack. Da darf nichts klemmen, da darf keine große Wartezeit sein. Da müssen die Apps müssen zack, zack, zack gestartet werden. Ja, ich nutze hier, ja, ihr werdet es nicht glauben, aber ich nutze hier manchmal so 4, 5 Apps gleichzeitig. Also quasi switche ich ganz schnell hier durch, ja, mit dieser, haben wir ja diese Sache da eingerichtet, ja, mit diesen Gesten und da kann ich super schnell durch die einzelnen Tasks switchen und ich habe auch meistens hier Dutzende von Programme, Apps offen, so dass ich ganz schnell ohne Verzögerung zwischen denen hin und her schalten kann und es funktioniert immer noch wunderbar und das sind genau die Sachen, wenn das nicht mehr funktioniert, dann weiß ich, okay, das Gerät ist zu alt, die Software, die Apps lasten das Gerät zu stark aus und das ist bei dem Honor View 20 noch nicht so und deswegen kann ich wirklich sagen, das Honor View 20 ist das beste Android-Smartphone, was ich bisher, seit es Android gibt, gehabt habe. Und ich habe wirklich seit Android existiert in Europa, habe ich ein Android-Gerät gehabt. Und das soll also schon was heißen. Und ich habe fast, also ich habe sehr viele, nicht alle, aber sehr viele Nexus-Geräte gehabt. Ja. Ich habe auch einen Samsung gehabt. Ich hab mit den Sonys habe ich rumprobiert, ja, schon das Sony Tablet C3 Kompakt, auch das war sehr gut, ja. Und ich habe auch sogar Sonderwege bin ich gegangen mit dem Pipo T9 Tablet beispielsweise als Telefonersatz. Das ging auch eine Zeit lang sehr, sehr gut. Ja. Aber immer war das Problem, dass nach spätestens 2 Jahren das Teil für mich unbenutzbar war. Und dann kam eben hier das Honor View 20. Und ehrlich gesagt, ich sehe jetzt, wie gesagt, noch kein dringender Grund, ein neues Smartphone zu kaufen. Und das heißt eigentlich immer, das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass man es dann auch eben nicht tun sollte. Ja, aus allen möglichen Gründen. Ja, Ressourcen schon und so weiter. Wenn ich das Gerät noch ein Jahr benutzen kann, das ist das Beste, was man machen kann. Ja, man nutzt es noch länger. Ja. Gut, also wegschmeißen tue ich ja eh keine Geräte. Ich finde immer wieder eine Verwendung für diese Geräte, ja. Bis sie wirklich ganz hoffnungslos alt sind, dann werden sie natürlich eingemottet. Also wenn gar nichts mehr geht, wie jetzt zum Beispiel alle Geräte, die vor Android 4.0 sind, werde ich kaum noch nutzen können. Außer mein Samsung P1000-Tablet, das benutze ich als Countdown-Timer und so weiter, weil da brauche ich keine Online-Verbindung. Ne? Also ich finde immer wieder was, ja. Und meistens enden die dann nach der normalen Benutzung erstmal als MP3-Player, ne, zum Einschlafen und so und für daheim oh, so ein bisschen Musik zu hören mal, ne, und so. Und ansonsten geht es dann immer weiter durch die Reihe. Ne. Smart Displays werde ich demnächst auch noch machen mit dem alten Gerät und ja, so ist es halt. Gut, wie auch immer, wieder viel zu lange drum herum gesprochen. Interessant war die Meldung, dass Honor eine, weil wir es gerade von Honor haben, ja, jetzt das neue Honor sozusagen, ja, ihr wisst ja, Honor war ja zu dem Zeitpunkt, als Honor View 20 verkauft wurde, war ja Honor nur eine Untermarke von Huawei, also im Prinzip habe ich ein Huawei-Gerät, ja, deswegen habe ich zum Glück auch die Huawei Cloud und alle Huawei-Services drauf, das finde ich super gut, die sind nämlich richtig toll, aber jetzt das neue Honor, ja, hat sich ja abgespaltet. Es gehört also nicht mehr zu Huawei, sondern es ist eine eigenständige Firma. Und so schnell kann es gehen, die ehemalige Untermarke, ja, von Huawei hat jetzt selbst eine Untermarke. Gründet also selbst jetzt eine sogenannte Subbrand, ja, mit dem, naja, komischen Namen Xiangyao Terminal Co. Ltd. Ja, also eine Gemeinschaft beschränkter Haftung ist es, die internationale, die könnte eine englische Version sein. Qingyao Terminal, so heißt die Firma dann. Oder Qingyao, so. Und was die jetzt genau macht, das ist noch nicht mitgeteilt worden, nur bestätigt wurde es, dass es jetzt tatsächlich hier registriert ist. Das ist die, also tatsächlich schon, dass sie bereit ist, der Name ist registriert worden auch und somit wird wohl bald diese Firma ihren Dienst aufnehmen und man ist immer gespannt, was das dann genau ist. Vom Namen her kann man da eigentlich nichts groß sehen, außer Terminal. Ja, gut, da könnte man jetzt wieder viel spekulieren darüber. Aber warten wir erstmal ab. So schnell kann das gehen, ne? Jetzt haben die ihre eigene Untermarke, Unterfirma sozusagen, richtig. Cool. Tochterfirma heißt es doch bei uns, oder? Tochterfirma, ne? Subcompany oder Subdivision, das ist doch die Tochtergesellschaft, oder? Ja, bestimmt, ne? Ja, so ist das. So schnell kann das gehen. Oder denen scheint es ganz gut zu gehen. Bringen in China auch wieder die Zahlen nach vorne momentan. Und ich denke, das wird noch eine interessante Geschichte werden mit diesen neuen Geräten, wo die jetzt rausbringen, das Magic 3. Ja, da wird ja auch der Preis das Problem darstellen. Aber ich denke mal trotzdem. Mal gucken, wie sich das verkauft in China vor allem. Ja. Oh, apropos Preise, ja. Also man kann davon ausgehen, dass die 4G-Geräte jetzt demnächst auch merklich teurer werden, denn es ist sehr seltsam, die Preise für die 4G-Chips, Chipsets, ja, die steigen momentan ständig an. Ja, und das wird jetzt richtig spürbar. Und die Preise für die 5G-Chips, die sinken momentan. Ja. Genau die Gründe, warum das so ist, ist schwierig rauszufiltern. Nur allgemein sieht es wohl so aus, dass eben von den 5G-Chips im Moment sehr viel produziert werden. Also aus dem asiatischen Markt kommen ja nur noch 5G-Geräte prinzipiell. Ja, und dort ist es auch der große Renner. Und die Mengen, die dann gebraucht werden an Chips, die übertreffen eben momentan alles. Und dadurch wird natürlich die Produktion von den 4G-Chips heruntergefahren und damit werden die dann auch wieder teurer. Ja? Also das ist die logische Erklärung davon. Trotzdem ist es natürlich verwunderlich. Normalerweise geht man davon aus, ja, neue Technologien ist teurer, ja? Aber so schnell kann es gehen. Das 5G hat ja so schnell wie noch keinen Wechsel in der Geschichte des Mobilfunks den Markt quasi aufgemischt. Ja? Ich will noch nicht sagen übernommen, aber man sieht deutlich, wo der Weg hingeht. Es besteht überhaupt kein Zweifel dran, dass 5G momentan also auch ein Kriterium schon ist zum Kauf eines neuen Gerätes. Ja. Ich bin ja da immer sehr, ihr wisst es vielleicht noch, als da hier LTE kam, war ich auch sehr skeptisch und habe lange gewartet, bis ich überhaupt auf ein LTE-Gerät gesprungen bin, weil ich habe das ehrlich gesagt auch, das ist einfach so passiert. Ich habe das noch nicht mal in bewusst gekauft. Ich hätte mir auch noch ein Gerät mit 3G gekauft damals, ja, und habe dann einfach so ein LTE-Gerät gehabt. Okay, heutzutage ist natürlich Standard, ist ganz klar, aber hier dieses 5G, also das will ich schon aktiv haben. Also wenn ich mir ein neues Gerät kaufe, dann ist das ein wichtiges Kriterium. Ist zwar nicht das einzige Kriterium, ja, was zum Tragen kommt, aber doch eins von den wichtigeren. Und hier muss ich sagen, verwundert mich das selbst, ja, weil ich eigentlich mit den Geschwindigkeiten von LTE zufrieden bin, aber die 5G-Technologie ermöglicht halt eben doch noch deutlich mehr und vor allem jeder zusätzliche jedes zusätzliche Empfangsband ist natürlich für mich sehr, sehr wichtig, weil dann die Chancen erhöht wird, dass ich mehr Empfang habe und also auch schneller Datenempfang habe. Und das ist sehr, sehr wichtig. Außerdem die Geschwindigkeiten natürlich auch sind ja, phänomenal, traumhaft, die eben ermöglicht werden über das 5G-Netz, wenn man in einem Hochgeschwindigkeitsgebiet wohnt. Ja, es gibt die meisten 5G-Gebiete werden natürlich nicht volle Geschwindigkeit liefern können, das ist ganz klar. Aber dennoch finde ich das eine schöne Sache. Deswegen 5G, ich kann es verstehen. Ich bin auch jetzt aktiv hier auf der Suche nach einem 5G-Gerät, wenn es denn soweit ist. Ja. Übrigens, vorhin ja schon angeklungen, ich bleibe jetzt wahrscheinlich noch eine Zeit lang mit dem Honor View 20 unterwegs und das heißt, meine Smartphone-Liste wird sich dahingehend auch noch ziemlich ändern. Ich werde es heute noch nicht verlinken, nächstes Mal. Ich muss heute noch alles erstmal sortieren und da fliegen auch schon einige wieder raus, weil die jetzt schon ja, mehr oder minder wieder veraltet sind. Ne? Und für mich interessant geworden sind. Und dann werden wir mal sehen, wie das dann hier weiter läuft. Samsung Galaxy S22 Ultra. Ja, das soll ja in einigen Monaten rauskommen. Ja, und natürlich ist hier die Gerüchteküche wieder total am Kochen. Ihr könnt es euch ja vorstellen, ne, wenn es um die Samsung Galaxy Geräte gehen, da hui, ja, dann also gerade ist das S21 auf dem Markt gewesen und schon kamen Gerüchte über das S22 und jetzt verdichten die sich natürlich, weil es eben nicht mehr lange dauert, bis es auf den Markt kommt. Samsung Galaxy S22 und S22 Plus, ja, werden wohl mit der gleichen Kamera kommen, beziehungsweise, Entschuldigung, das Ultra wird wohl mit der gleichen Kamera kommen wie die alten Geräte. Bei dem S22 und 22 Plus steht genau das noch nicht hundertprozentig fest. Aber beim Ultra scheint es wirklich so zu sein, dass da die gleiche Kameraeinheit benutzt wird. Ich meine, warum auch nicht? Die Kamera ist ziemlich gut, ja. Dreifach optischer Zoom mit einem variablen Sensor, zehnfach optischer Zoom mit 12 Megapixel zusätzlich nochmal. Man hat noch eine 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und eine 108 Megapixel Hauptkamera. Ich glaube, damit kommt man schon ganz gut hin. Die Software macht da den Rest und das macht die eigentlich beim Samsung ziemlich gut. Ja. Also wenn man ja wählen kann, dreifach optischer Zoom, zehnfach optischer Zoom, Ultraweitwinkelkamera und dann noch die 108 Megapixel Hauptkamera. Ich weiß nicht, also da kann man schon ordentliche Bildchen machen damit, ne? Aber von daher ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Warum muss dann das geändert werden? Das ist das beste Teil da drin vom S21. Also das kann man ruhig ins S22 übernehmen. Nur müssen die dann halt gucken, dass der Rest von dem Gerät dann eben auch ein bisschen aufgewertet wird. Auch was wieder zum Beispiel die Anpassungsgrenzen oder die Minimalgrenzen vom RAM eben betrifft. Ja, wobei das Samsung ja momentan ganz gut ist. Vielleicht können sie sich auch wieder durchringen dazu, eine Micro-SD-Karte zu machen, also wenn auch das unwahrscheinlich ist. Und so muss man dann eben hier vorgehen. Ne? Ganz interessant übrigens auch die Gerüchte natürlich wieder aufgetaucht. Die Samsung Galaxy Note-Serie soll jetzt endgültig über den Jordan sein. Ja? Ich weiß, es hat schon oft geheißen, dass die Note-Reihe eingestellt wird. Ja? Also ich weiß nicht, das hört man eigentlich jetzt schon seit dem Note 7 eingestellt, war fast jeden Modell. Ja, die Note 3 wird eingestellt, ja, und dann, wenn das S20 erschienen ist, die Note 3 ist jetzt überflüssig geworden, es geht jetzt alles, aber das S20, ja, und beim S21 hat man auch gedacht, also bla bla bla, auf jeden Fall soll diese jetzt eingestellt werden. Warum kommt man jetzt da drauf? Klar, dieses Jahr, beziehungsweise nein, dieses Jahr. Also das Jahr 2022, so, wird es kein Galaxy Note geben. Das wurde schon gesagt. Angeblich wegen fehlenden Teilen. Also die haben nicht alle Komponenten bei Samsung, können die nicht auftreiben, für jetzt auch nochmal eine neue Note-Reihe aufzulegen. Ja? Und deswegen soll das eben nicht veröffentlicht werden. Und ein Informant, der nennt sich übrigens Fronttron, sehr interessant, der hat wiederum gesagt, also es kommt überhaupt kein Galaxy Note mehr raus. Die Serie wird eingestellt. Das mit den Teilen ist momentan nur so ein Hinhalten. Es ist nicht geplant, dass nochmal ein Galaxy Note auf den Markt kommt. Ja. Ehrlich gesagt, ich frage mich auch, wieso. Das ist für mich auch nur Augenwischerei. Ehrlich gesagt, das heißt Note und dann blinken bei Firmen wieder die Lichter, ja, und so. Ja, Note, das neue Business-Handy. Und das andere ist halt, also diese Samsung Galaxy S-Reihe, das ist halt, ja, das sind die Spielhandys für die Normalos. Ja. Also es ist wieder alles hier über dieses Marketing, ja, der Namen, ja, macht wieder viel aus. Es gibt Firmen, die sind schon, die so funktionieren, eben die alten Dinosaurierfirmen, wenn die Note hören, Galaxy Note, dann heißt es für die, ah ja, das ist ein Gerät, das wir in unserem Business einsetzen können, ja. Und wenn die das S hören, dann sagen die, nee, nee, nee, nee, nee, dann, das ist nur zum Spielen so, nee, nee, nee. Also, das ist total, ich denke, das ist verrückt, ja, genau. Die Gedankengänge von so Dinosaurierfirmen sind wirklich verrückt, was Technikbereich betrifft, ja. Ich sag euch, ich kann euch Stories erzählen, die würdet ihr mir sowieso nicht glauben, ja. Die sind aber wahr. Unfassbar. Gut, wie auch immer, ich selbst habe ja schon seit geraumer Zeit gesagt, das Note ist vollkommen überflüssig. Ein S21 wird jetzt mit Stylus geliefert. Ich weiß nicht, warum man dann noch eine Note-Reihe braucht, keine Ahnung. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das S22 einfach beides ersetzt. Wird es sowieso tun, weil eben, wie gesagt, hier kein neues Note rauskommt. Aber danach sehe ich auch nicht wirklich, dass dann die Note-Reihe wieder aufgelegt wird. Wenn jetzt sowieso ein Jahr ausgesetzt wird, dann werden die Firmen sowieso, denke ich, vielleicht das nicht mehr als einzige Möglichkeit in Betracht ziehen. Und dann hat sich die Sache eh erledigt. Shocking News, Leute, Shocking News. Google hat scheinbar Hersteller von Handys dafür bezahlt, dass sie keine Third-Party-App-Stores installieren. Shocking? Nö. Normal. Ja, also die Hersteller können sich glücklich schätzen. Also, ich weiß nicht. Ich als Hersteller, wenn ich dann denke, okay, also Moment mal, ich kriege jetzt Kohle dafür, dass ich keinen App Store vorab installiere, außerdem von dem Anbieter, dessen Betriebssystem ich eh schon drauf habe. Und dessen Store ich sowieso implementieren muss, ja, weil mein Markt eben das so verlangt. So. Und dann kriege ich noch Geld dafür. Damit ich keine andere Software installiere für andere Shops. Ja, her mit der Kohle. Das ist doch okay. Ja, was ist mit den Kohlen? Natürlich, ja. Das ist doch ganz klar, dass ich das machen würde, ja. Denn der Kunde kann jederzeit einen Third-Party-App-Store installieren, wie er lustig ist. Ja, also, Win-Win-Situation. Ja, also, ich verstehe das nicht, dass hier jetzt ein großes Fass aufgemacht wird. Aber ich denke, das ist halt jetzt alles wegen diesen Antitrust-Untersuchungen. Ja, es geht ja der Epic gegen Google und ja, ne, weil Epic ja auch keinen Store hat. Ne, was, na ja. Und ich muss sagen, also da wird natürlich auch wieder sehr viele Skandale gewittert, wo keine Skandale sind, und das ist so eins davon, ja, also ich sehe da überhaupt kein Problem, solange man trotzdem als Kunde eben einen Store installieren kann, ja. Und auch die Herstellerfirmen hätten ja auch können ablehnen und auf das Geld verzichten, also von daher ist es auch keine Verfehlung, meine ich, von Google, sondern eine Verfehlung dann eben von den Handyherstellern, wenn überhaupt. Ich sehe, wie gesagt, das nicht als Verfehlung. Und von daher, ja, ist das ja eigentlich okay. Hm. Aber so ist es, ne? Groß Geschrei. Und das wird noch weitergehen, das wird noch schlimmer werden hier, ne? Da wird noch einiges auf Google zukommen. Und möglicherweise auch auf Apple. Aber Epic wird sich da ein Eigentor schießen, denn das wird nicht viel bringen. Den Epic Store installiert sich sowieso keine Sau. Ja. Weil der Schrott ist. Meiner Meinung nach. Vivo wird jetzt hier diesen Image-Prozessor, ja, forcieren. Und zwar nicht nur diese Linse, die ich schon angesprochen habe vorhin, sondern auch ein Image-Prozessor. Ja. Also quasi die Verarbeitung des Bildes, ja. Und dieser Chip ist ja normalerweise Bestandteil eines Chipsatzes. Ja. Also zum Beispiel, wenn ihr einen Snapdragon-Chipsatz holt, dann ist dort bereits schon ein Image-Prozessor drauf. Wenn ihr einen MediaTek holt, dann habt ihr einen ganz anderen Chip, der eben für die Bearbeitung zuständig ist. Und das merkt man sogar. Ja. Ich würde jetzt sagen, der ein oder der andere ist schlechter oder besser, ja, aber man merkt es durchaus bei den Fotos. Ja. Die Bearbeitung ist spürbar anders und funktioniert auch natürlich auch von der Dauer her, von der Flüssigkeit her, deutlich unterschiedlich. So. Ich sage, was der Beste ist, will ich jetzt gar nicht erörtern. Und dieser Teil quasi von diesem Chipsatz, den produziert jetzt Oppo, offenbar auch wegen diesem Knappwerden von zukaufbaren Chips. Also man bereitet sich hier drauf vor, und ich sehe auch hier ganz klar wieder ein weiterer Mosaikstein dahingehend, dass ich eben China komplett unabhängig machen will von der Chip-Produktion im Ausland. Kann ich absolut verstehen, nach den unglaublichen, ungerechten und meiner Meinung nach illegalen Vorgängen, die ja seit jetzt ja schon Jahren hier an der Tagesordnung sind. Und von daher müssen die Firmen natürlich, die, wo sie es leisten können, natürlich hier diesen Image, also hier dieses Chip-Problem lösen. Und Oppo steuert jetzt eben hier diesen Image-Prozessor bei. Der nennt sich übrigens Surge C1. Ja. Und der ist deutlich verbessert gegenüber dem Vorgängermodell, der schon mal entwickelt wurde, der S1. Ja. Aber der C1 ist auf einem ganz anderen Level. Ja. Der ist auch zuständig für den Autofokus, White Balance, Auto Exposure. Der macht also quasi die ganze digitale Image-Aufbereitung im Hintergrund. Und das ist ein wichtiger Bestandteil dann. Wenn also das verbaut wird in den Oppo-Geräten, dann hat sich hier schon, Entschuldigung, in den Vivo-Geräten, dann hat sich das eben auch schon deutlich hier verbessert. Beziehungsweise, ob es verbessert ist, werden wir sehen. Hat sich aber deutlich geändert gegenüber den anderen bisherigen Chipsätzen. Sehr interessant. Möglicherweise wird hier dann auch ein eigener Chipsatz auf den Markt kommen. Ja, warten wir mal ab. Vielleicht mal irgendwann der, keine Ahnung, wie der heißt, der Red Dragon oder so. Und dann würden die wahrscheinlich, wird Snapdragon wahrscheinlich klagen, bis sie ja, bis sie nicht mehr könnten oder so. Red Dragon würde aber gut passen, ne? China, Red Dragon und so. Ja, aber vielleicht nehmen die dann noch andere Namen oder so. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Red Magic gibt es ja schon, ne? Das 6S. Am 6. Dezember wird es vorgestellt werden, nach allem, was man bis jetzt weiß. SD888 Plus Prozessor. Das Ding ist ja ein ausgesprochenes Gaming-Phone. Und da erwartet man einiges an Leistung. Da kann man also wirklich schon gespannt sein. Was bisher bekannt ist, was aber noch nicht 100% bestätigt ist, war ja 6,8 Zoll Display. Ja, also einiges davon ist bestätigt, aber nicht alles. 6,8 Zoll Display, 165 Hertz Bildwiederholfrequenz, 888er Snapdragon, 660er GPU Adreno. Dann gibt es Versionen bis zu 18 GB LPDDR-RAM mit bis zu 512 GB interner Storage mit UFS 3.1-Technologie, 64-Megapixel-Kamera hinten, 8-Megapixel-Kamera, Ultraweitwinkel und 2-Megapixel-Makro-Kamera sowie eine 8-Megapixel-Front-Facing-Kamera. 3,5 mm Klinkenstecker wird ebenfalls vorhanden sein. Stereo-Lautsprecher ebenfalls, für zu zocken natürlich besonders wichtig. In-Display-Fingerprint-Scanner. Und natürlich auch 5G, gehört ja heute zum Standard. Fast Charging mit 4500 mAh Akku. Und das Teil soll wirklich in der Version 12 GB mit 256 GB Storage, ja, für nur etwa $680 kosten. Bei uns wird es dann bestimmt 699 € mit etwas Glück. Und das ist natürlich schon ein Preis, das wird dann natürlich hier im Gaming-Bereich auch mal wieder ein bisschen frischen Wind reinbringen. Ich denke, also wer ein schnelles Gerät will, der kann das auf jeden Fall schon mal ins Auge fassen. Ne? Ja, schlechte Nachrichten für die Leute, die in Seiguus oder Seigus, keine Ahnung, wie man das ausspricht, spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Ja, dass eine Firma, dass eine US-Firma war, sage ich mal Seigus. Ja. Also wer ein Seigus-Smartphone will, der kann sich das jetzt abschminken. Das ist Vaporware. Und das war jetzt zum zweiten Mal passiert, dass eben diese US-Firma Seigus hier zum Beispiel auf so Messeveranstaltungen und so weiter diese Fake-Produkte präsentiert haben. Und offenbar wurden da auch Investoren eben angelockt, die haben hier 10 Millionen insgesamt abgezogen von etwa 300 Investoren, ja, und die Geräte sind hier auf den Markt gekommen. Jetzt steht der Gründer von Seigus Smartphones vor Gericht wegen Investorenbetrugs. So schnell kann das gehen. Und das ist wirklich mal wieder bezeichnend dafür. Nicht alles, was sich gut anhört, ist auch Realität oder wird Realität, ja. Deswegen sage ich auch immer Vorsicht, wenn zum Beispiel irgendwo Patente angemeldet werden, ja, Vorsicht, dass die Tatsache, dass irgendwo ein Patent angemeldet ist, heißt noch lange, dass das Ding jemals gebaut werden wird, ja. Und oftmals ist dann eben genau so, dass es eben ganz, ganz schlecht wird. Komischerweise, das ist sehr, sehr seltsam. Die meisten Firmen, die sowas machen und dann eben kein Produkt auf den Markt bringen, kommen aus den USA oder aus dem europäischen Raum. Das ist schon sehr bedenklich. Die chinesischen Firmen, die kündigen an und liefern das Gerät sogar auch noch aus. Unglaublich. Ja? Wahnsinn. Zwar manchmal eben auch mit einer fragwürdigen Qualität. Ja? Also manches ist da echt beschönigt. Ja? Schnellstes Smartphone der Welt. Und dann, naja, also Google Maps funktioniert. Ne? Aber sie liefern zumindest mal irgendwas. Ja? Es ist sehr bedenklich. Also hier kann man nicht unbedingt sich, naja, sagen wir mal, freuen, wenn etwas von einer US-amerikanischen Firma angekündigt wird, ja, statt von einer chinesischen, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es nicht auf den Markt kommt, größer. Ja, also das ist das, also höher, ne? Und das ist halt so. Ja. Kann schon nicht mehr sprechen. So schlimm ist das. Ja? Wahnsinn. Also die haben anscheinend das Geld eingesackt und ja, nichts dafür gemacht. Ne? Und jetzt wird eben hier geklagt. Jetzt haben ein paar wohl die Schnauze voll gehabt und jetzt werden die geklagt von mehreren Investoren, also von mehreren Investoren, ja. Ich Gendersprech geht man nicht so gut rein, ja, also ne? Die Investoren, fertig, so, boom, ja? Männlein wie Weiblein, Ende Gelände. Da wurde jetzt eben Anklage erhoben und da muss man wirklich jetzt ran. Ja, an diese Masse. Mal sehen, was da übrig ist. Ich glaube, da wird nicht mehr viel übrig sein. Ja, ich glaube, die sind weg. Ne? Ob das dem CEO da allerdings jetzt besser geht, das wird sich dann noch zeigen. Wenn er Pech hat, landet er mal im Knast. Immerhin, das muss man den USA lassen. Die gehen knallhart gegen solche Betrüger vor. Wenn der verurteilt wird, dann bekommt er nicht 6 Monate auf Bewährung oder was weiß ich, 500.000 Euro Schadensersatz, sondern der wandert dann mal gerade für etlichen Jährchen in den Knast. Ja, da könnt ihr aber sicher sein. Da kommt was zusammen. Ja. Okay, dann gibt's noch was. Ich habe eben gesagt, eine Patente. Also wenn jemand ein Patent anmeldet, heißt das noch lange nicht, dass es auf den Markt kommt. Aber wenn so eine Firma wie Huawei was anmeldet, ja, dann kommt natürlich gleich wieder die Frage auf, ist das vielleicht ein Patent, das schon beim nächsten Mate 50 Smartphone beispielsweise eine Rolle spielen könnte? Es könnte sein, denn Huawei wäre nicht das erste Mal, wo sie wirklich knallharte Patente sofort verwerten. Ja. Also die sind eher für die Praxis, nicht so für die Theorie. Ja. Und zwar ist da eine Besonderheit, das ist ein sogenannter Arc Screen. Das heißt, da ist die Seite oder zumindest eine Seite richtig komplett abgerundet und es ist auch ein nutzbares Display. Also nicht so, wie soll man das sagen? Also nicht nur so das Glas gebogen, sondern das Display drumherum gebogen. Und damit können hier auch Funktionen ausgeführt werden. Hier werden Nachrichten angezeigt, die eingekommen sind, also quasi eine Statuszeile sozusagen. Hier können Register angeklickt werden, wie in einem Buch beispielsweise. Dann ist auf der rechten Seite, beim E-Book beispielsweise, auf der rechten Seite dann so ein Register, wo man einfach draufklickt. Aber auch Funktionstasten, laut, leise beispielsweise, oder Shoulder-Buttons für zu spielen, ja, oben R1, L1, ne, können dann eben emuliert werden, angezeigt werden, mit Text und eben auch per Touch abgefragt werden. Und damit kann man dann natürlich wieder etliche Sachen mehr machen. Also ich finde das wirklich interessant. Ganz neu ist die Idee zwar nicht. Samsung hatte ja schon mal solche Geräte mit einer abgeflachten Seite, wo ebenfalls Funktionen ausgeführt werden kann. Nur das hier geht noch weiter rum. Also das ist nicht nur jetzt hier 45 Grad nochmal abgewinkelt und dann geht es noch ein Stückchen weiter und dann hört es auf, sondern es ist ein Bogen, ja, und voll nutzbar. Und dieser Arc-Screen, der könnte wirklich sehr, sehr interessant sein. Ob es letztendlich in der praktischen Benutzung natürlich auch so gut ist, wie das aussieht, das wird man dann erstmal sehen. Ja. Denn die Problematik kann ich mir vorstellen, wenn man das Gerät dann hält. Ja, also die Erkennung, dass man nicht aus Versehen Funktionen auslöst, die muss schon ziemlich gut sein. Bisher hat es da oftmals eben an diesem Problem ist es oft gescheitert eben. Ne? Man sieht hier auch in diesen Renderings, also das ist quasi komplett bis zur Rückschale rum geflippt sozusagen. Ja, das ist übrigens, wenn ich es richtig sehe, auch nur auf einer Seite so stark gebogen, dieses Arc-Display, aber eben voll nutzbar für Anzeige von Grafik, um Touchscreen-Abfragen und so weiter. Und da sehe ich zum Beispiel gleich auch tatsächlich hier in diesen Renderings, die Statusleiste, Statuszeile ist komplett auf der Seite. Das heißt, man hat oben das Display komplett frei, endlich keine Statuszeile mehr auf dem Display. Ja, und dann noch so, wie ich das hier nutze mit den Gesten, dann gibt es unten nichts mehr, keine Buttons mehr. Oben keine Statusleiste mehr und man hat den maximalen Bildschirm für die Apps. Und das ist für mich äußerst wichtig, denn gerade Games, ja, perfekt in voller Größe zu sehen. Also, ich bin gespannt, wie das ist, wie das wird. Allerdings, ich rechne überhaupt nicht damit, dass das auch nur annähernd in den Preisbereich kommt, dass ich ausgeben möchte. Denn Huawei ist eher teurer geworden, seit sie die Probleme haben, als günstiger. Aus bekannten Gründen. Wenn man keine Stückzahlen liefern kann, dann sollte man sie halt auch nicht so gut vom Preis machen, dass man die Nachfrage niemals erfüllen kann. Ja. Von daher müssen die das nicht machen. Die Geräte billig abgeben. Ja. Und das machen sie auch nicht. Und deswegen schätze ich mal, wird das Mate 50 wohl, naja, ein schönes Konzept-Handy werden. Gut, dann sind wir mit den Themen durch. Und dieses Mal war die App der Woche super einfach, ja. Oder soll ich sagen, super einfach. denn es war ein Spiel, das ich schon längere Zeit auf der Vormerkliste habe. Im Store, ja, und auf einmal, zack, kam die Meldung, es ist jetzt verfügbar. Und es ist so, wie ich mir es vorgestellt habe. Sehr cool, super Grafik, schöne Charts, toller Sound, wunderbare Synchronsprecher, Originalstimmen, irre, ja, ein Anime in Echtzeit sozusagen, ja, mit einem umstrittenen System. Aber egal, wie umstritten dieses Gacha-System auch ist, ich sag nur eins. Das Spiel heißt Konosuba. Und warum man sonst nichts mehr wissen muss, ist ganz klar. Als Fan von dieser Anime-Serie. Was soll ich sagen? Anime-Serie. Also Konosuba ist, naja, ich fange mal so an. Ich würde zwar jetzt das nicht zu arg ausbreiten, aber ich sag mal so, das ist entstanden aus einer Webnovel. Ja, und zwar im Dezember 2012, ja, hat es angefangen. Im Internet sozusagen, als Internet-Story. So ähnlich, sagen wir mal, wie South Park. Ja, ist ja auch aus dem Internet entstanden, falls ihr das noch nicht wisst. Dann wurde das in einer Light-Novel-Version, ja, mit verschiedenen Illustrationen Veröffentlicht. Light Novels sind sozusagen, wir würden vielleicht sagen, Romane mit dem Hintergrund im Manga-Anime-Bereich. Ja, also sozusagen Anime-Manga-Romane. Ja, sehr genial übrigens. Und dort hat es dann im Oktober 2013 bis zum 1. Mai 2020, ja, wurde das veröffentlicht, diese Light Novel. Und diese Light Novels, die bekommen oft Adaptionen, nämlich Manga-Adaptionen. Das heißt, aus dieser Story wurde dann tatsächlich ein Manga gezeichnet. Ja. Bisher wurden 30 Volumes veröffentlicht bis zum Mai 2021. Ja, und es sind weitere, also aktiv, das ist eine aktive Manga-Serie. Und da seht ihr schon, wie gewichtig dieses Game ist. Aber damit noch nicht genug. Dann wurde aus dem Manga ein Anime. Also wenn eine Story gut ist, wird ein Manga draus. Wenn ein Manga gut ist, wird ein Anime draus. Ja? Und dieser wurde erstmals bei Tokyo MX veröffentlicht im Jahr 2016. Zweite Season, da weiß man schon, also wenn in Japan eine zweite Season von einem Anime veröffentlicht wird, dann muss der schon richtig gut sein, weil die allermeisten, sogar sehr guten Animes, ja, bekommen nur eine Staffel. Dann muss das schon außergewöhnlich gut sein. Ja. Zweite Staffel kam dann tatsächlich im 2017. Ja. Und dann gab es auch noch, ja, also weiter, wenn ein Anime besonders gut ist, dann gibt es auch noch einen Kinofilm. Und den gab es auch, nämlich 2018. Konosuba God Blessing on This Wonderful World, Crimson Legend heißt es. Ja, die Titel werden immer sehr, sehr lang mittlerweile bei den Animes. Und natürlich, das war begleitet von einer Unmenge Zahl an Videospielen. Ja. Für die PS4, für die Switch, für den PC, überall wurde das veröffentlicht, ja. Konosuba eben als Game und auch Audio-CDs, man glaubt es kaum, Drama-CDs, also Hörspiele sozusagen mit eigenen Stories auf CD. Also das ist wirklich ein Riesending. Und jetzt, Leute, kommt ein Android-Game raus in diesem Universum und das hat den Untertitel Konosuba Fantastische Zeiten. Ja? Also es ist eine Story, die quasi auch anknüpft an die Ereignisse aus dem Manga. Man kriegt eine ganz, ganz kurze Einführung bei dem Spiel hinsichtlich der Vergangenheit oder wie das angefangen hat, ja, sodass man ungefähr weiß, was da los ist. Ist auch sehr, sehr lustig. Also den Anfang kann man ja immer sagen, ohne dass man kurz was verrät. Ja. Also jemand, ein sogenannter Need, ja, also es ist jetzt kompliziert zu erklären, also sagen wir mal, ist wirklich schwer zu erklären, jemand, der nicht arbeiten muss und auch nicht arbeitet und auch nicht in der Schule ist und einfach nichts macht sozusagen, ja, und auch nichts machen muss, der daheim eben dann, ne, seinen Hobbys frönt und der kommt ums Leben. Ja, und die Göttin Aqua holt ihn quasi und macht ihm ein gutes Angebot. Er darf in eine, ja, MMORPG-ähnliche Welt, eine andere Welt, dorthin transferiert sie ihn und darf sich sogar auswählen, was er will. Eine besondere Waffe, ein epischer Gegenstand, den nichts, dem quasi nichts entgegengesetzt werden kann, ja. Und naja, sie hat nicht ganz damit gerechnet, mit dem, was er dann tatsächlich tut. Das verrate ich jetzt nicht, ja. Und darauf setzt dann hier alles an, ja. Und die Chars sind eben in diesem Anime mehr als genial, ja. Also diese, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ja. Die haben Charisma, die haben Wiedererkennungsmerkmale, die sind lustig und gleichzeitig auch ernst, die sind absurd, aber auch gleichzeitig nachdenklich machend, ja, und die bringen eigentlich alles zusammen, was man so für einen lustigen Anime braucht. Und vielleicht ist das auch eines der Erfolgsrezepte. Das Ding ist nicht, das versucht nicht, die 120. Kunstform des Animes zu sein, ja, so wie, was weiß ich, irgendwelche Werke, die 20 Mal unter anderen Versionsnummern veröffentlicht werden, ja, wo dann minimal irgendetwas geändert wird und alle sagen dann, boah, Wahnsinn, das ist Kunst, das ist Kunst. Nö, Konosuba ist keine Kunst. Konosuba ist einfach geil. So sieht's aus, ja, cool. Ne? Und das, die probieren es auch nicht. Und das finde ich schön. Und dadurch wird es dann irgendwann auch zur Kunst, ganz klar. Aber wie gesagt, es ist fun. Es macht Spaß. Und trotzdem, dass es eben mit den Gachas zu tun hat, ja, man muss wieder Charaktere ziehen. Dafür braucht man Diamanten. Die kann man erspielen. Ewig lange braucht man dazu. Oder man kauft sie sich. Ewig teuer sind die. Und dann kann man wieder mit speziellen Ausrüstungsgegenständen diese Chars hochleveln und verstärken. Also im Prinzip ein normaler Ablauf. Also im Prinzip erinnert mich das sehr stark an zum Beispiel Princess Connect Redive, ja, das auch schon mal App der Woche war. Ist im Prinzip Jacke wie Hose, das Teil. Nur eben, dass die Details sich da massiv unterscheiden und das eben dann schön wird und durch die Chars dann eben auch eine ganz neue Erfahrung geben. Und ich denke, man kann das schon als Anime-RPG sehen. Die Stories sind wieder phänomenal gut, die Animationen sind ganz toll und im Prinzip hat man hier ein Anime plus Game, ja, zusammen in einem. Und das, finde ich, ist eine fantastische Sache. Man will immer auch die Story weiter erleben und deswegen spielt man auch weiter, ja, um die Story weiter zu sehen, aber auch um neue Chars zu bekommen, ja, und so weiter und so weiter. Und wie gesagt, die Chars, die haben wirklich alles, was man braucht, um hier das Spiel, sowie auch die Serie, sowie auch die Light Novels, einfach genial zu finden. Klar, es wird Leute geben, denen wird Konosuba gar nicht gefallen, aber überhaupt nicht gefallen, weil sie eben auch für diese Stories nicht ganz so zugänglich sind. Aber ansonsten muss ich sagen, ist das Spiel technisch gesehen gut, sehr gut sogar, und eben storymäßig, also es wäre schön, wenn mehr Spiele überhaupt eine so hintergrundlastige Story hätten wie eben Konosuba. Ja. Das wäre wirklich eine Bereicherung. Also, und deswegen gab es diese Woche überhaupt kein Problem, Konosuba, fantastische Zeiten, kostenlos zum Download im Play Store. Und Link findet ihr in den Shownotes. Und damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast, ja. Und wie eben schon gesagt, die Links und weitere Informationen zu der Sendung findet ihr in den Shownotes und die wiederum findet ihr in eurem Podcast-Player irgendwo. Ja, kann man die dort wohl sichtbar machen, ja, je nachdem, was für eine App ihr habt. Und dort findet ihr dann entsprechend die Links dazu. Gerade für Konosuba natürlich eine wunderbare Sache, aber auch natürlich für die technischen Daten, der hier Gerüchte umwobenen, ja, neuen Smartphones können wir alles dort dann finden. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.